Wir kämen somit zum achten Kapitel. Und dieses achte Kapitel hat einen etwas eigenartigen Namen. Formula 86 Retard Mausemutarium. Kinder sind zum Gotzen, schrie die Hoch- und Großmeisterhexe. Wir werden sie alle verschwinden lassen, wir werden sie wegpusten vom Angesicht der Erde, wir werden sie durchs Kanalgitter spülen. Ja, ja, jubelte die Versammlung, vertreiben, von der Erde pusten, durchs Kanalgitter spülen. Kinder sind dumm und dreckig, donnerte die Hoch- und Großmeisterhexe. Und ob sie das sind, antwortete der Chor der englischen Hexen. Sie sind dumm und dreckig. Kinder sind faul und fett, schrie die Hoch- und Großmeisterhexe. Faul und fett, schrie das Auditorium, das allmählich in Fahrt kam. Kinder riechen nach Hundegötteln, kreischte die Hoch- und Großmeisterhexe. Pfui, schrie das Publikum, pfui, pfui, puh. Kinder sind viel ärger als Hundegöttel, heulte die Hoch- und Großmeisterhexe. Hundegöttel riechen im Vergleich zu Kindern wie Tulpen und Veilchen. Tulpen und Veilchen, jubelten die Zuhörerinnen. Sie klatschten wie wild und begrüßten fast jedes Wort mit Beifall, das vom Podium kam. Die Rednerin schien sie vollkommen unter ihre Fuchtel bekommen zu haben. Über Kinder zu sprechen macht mich gottselend, rief die Hoch- und Großmeisterhexe. Es kommt mir schon hoch, wenn ich nur an sie denke. Hol mir einer einen Eimer. Die Hoch- und Großmeisterhexe hielt inne und musterte das Meer von eifrigen Gesichtern zu ihren Füßen. Sie warteten, sie wollten mehr. Also jetzt, bellte die Hoch- und Großmeisterhexe. Jetzt kommt mein Plan. Ich habe einen gigantischen Plan ausgearbeitet, um alle Kinder in ganz England loszuwerden. Die Hexen rissen den Mund auf, sie keuchten, sie schauten einander an und grinsten vor Aufregung wie Gespenster. Jawohl, donnerte die Hoch- und Großmeisterhexe, wir fegen sie fort, wir pusten sie weg und wir werden alle stinkigen kleinen Kröten in England auf einen einzigen Streich verschwinden lassen. Hurra, kreischten die Hexen und klatschten in die Krallenhände. Du bist herrlich, euer Hochgeboren, du bist fabelhaft. Haltet die Klappe und sperrt die Ohren auf, fuhr sie die Hoch- und Großmeisterhexe an. Hört haargenau zu, damit es mir keine Durcheinander bringt. Die Zuhörerinnen beugten sich vor und warteten gespannt, wie sich dieser Zauber bewerkstelligen lassen sollte. Eine jede von euch, donnerte die Hoch- und Großmeisterhexe, geht spornstreichs in ihre Heimatstadt zurück und kündigt ihre Arbeit. Kündigen, zurückziehen, in Rente gehen. Das machen wir, schrien sie durcheinander. Wir geben unsere Arbeit auf. Und nachdem ihr eure Arbeit niedergelegt habt, fuhr die Hoch- und Großmeisterhexe fort, macht sich jeder einzelne von euch auf und kauft. Sie hielt inne. Was sollen wir kaufen? Riefen sie. Sag's uns, du kluger Kopf, was sollen wir denn kaufen? Süßwarenläden, rief die Hoch- und Großmeisterhexe. Süßwarenläden, japsten sie. Wir sollen Süßwarenläden kaufen? Was für eine wahnsinnig süße Idee. Jede von euch wird sich einen eigenen Süßwarenladen kaufen. Ihr werdet die erstklassigsten und respektabelsten Süßwarenläden von England erstehen. Das werden wir und ob wir das werden, antworteten sie. Ihre fürchterlichen Stimmen dröhnten und schrillten wie ein Chor von Bohrmaschinen, die alle Zahnärzte auf einmal laufen ließen. Und ich will keinen Billigladen haben, verstanden? Keine trockenen Geeks im Sonderangebot, rief die Hoch- und Großmeisterhexe. Klasse Läden will ich haben, Kisten und Gasten mit besten Pralinen und Schokoladenwaren. Das Allerbeste, schrien sie, wir kaufen die besten Süßwarenläden der Stadt. Beim Kauf werdet ihr keine Probleme haben, rief die Hoch- und Großmeisterhexe triumphierend, denn ihr könnt viermal so viel bieten, wie ein Laden wert ist, und so ein Angebot schlägt keiner aus. Geld ist kein Problem für uns Hexen, wie ihr wisst. Ich habe 6 Koffer vollgestopft bis an den Rand mit englischen Banknoten mitgebracht, alle appetitlich neu. Und alle miteinander, setzte sie mit einem tückischen Grinsen hinzu, frisch aus englischen Landen. Die Hexen im Saal grinsten zurück, denn das Wortspiel machte ihnen Spaß. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich eine törichte Hexe von den vielen Möglichkeiten, die der Besitz eines Süßwarenladens eröffnete, schon vollkommen verwirren lassen, und sie sprang auf und jubilierte. Die Kinder werden in Scharen in meinen Laden gelaufen kommen und ich werde sie mit vergifteten Süßigkeiten und vergifteter Schokolade füttern. Und dann fallen sie um wie die Fliegen. Plötzlich wurde es im ganzen Saal still.

Die Mausefallen werden rausgeholt. Mausefallen, stöhnten die Hexen. Und Gäse, rief die Hoch- und Großmeisterhexe. Die Lehrer rennen durcheinander und rennen raus und beschaffen sich Mausefallen und setzen den Gäse als Köder ein und stellen sie überall in Schulen auf den Fußboden. Mäuse knabbern Gäse, Mausefallen klappen zu. Klapp, klapp, schnapp, schnapp, so machen die Mausefallen in Schulen, die kleinen Mauseköpfe kullern wie die Klicker über den Fußboden. In ganz England, in jeder Schule in England wird man das Zuschnappen der Mausefallen hören. In diesem Augenblick begann die widerwärtige alte Großhexe auf ihrem Podium eine Art von Hexentanz zu vollführen, wobei sie mit den Füßen trampelte und in die Hände klatschte. Die gesamte Zuhörerschaft fiel ein und klatschte und trampelte ebenfalls. Sie vollführten einen solchen Lärm, dass ich dachte, Mr. Stringer würde es hören und angelaufen kommen und an die Tür hämmern. Aber das tat er nicht. Dann vernahm ich über all dem Getöse die Stimme der Hoch- und Großmeisterhexe, die mit schriller Stimme irgendeinen Beschwörungssingsang anzustimmen schien. Nieder mit Kindern und macht damit schnell, kocht ihre Knochen und gerbt dann ihr Fell. Zwickt sie und zwackt sie und haut sie zu Mus, ein Nuss an die Nase, ein Tritt auf den Fuß, stopft sie mit Zauberpralinen voll und mit Zucker und Bonbons, das finden sie toll. Sind sie dann morgens zur Schule gegangen, hat sie im Neuen unser Zauber gefangen. Mausefell wächst und Mausschwänze sprießen, ein Schnauzbart beginnt am Kinn zu schießen. Kinder, einst groß, sind plötzlich ganz klein. Sie schreien, wie kann denn das bloß sein? Mädchen fühlen sich krank und blass und hauchen, was ist nun mit mir, was? Kinder sind Mäuse und Lehrer sind blind, sie jagen die Mäuse, die Kinder sind. Sie spannen die Fallen, die Falle macht Schnapp und schlägt den Mäusen die Köpfe ab. Das ist für Hexen süße Musik und damit feiern sie ihren Sieg, denn es geschah, was wir geplant, kein Kind mehr gibt's in diesem Land.